er zur Wand ging, um erschossen zu werden, ging er zu einer Wand, die von seinesgleichen gemacht war und die im Werk ihrer Hände, nicht einmal die auf ihn schossen, waren andere als er und nicht ewig auch unbelehrbar. Er ging noch gefesselt in Ketten, geschmiedet von den Genossen und angelegt im Genossen. Und er, der dies begriff es auch nicht, doch dichter wuchsen die Werke. Er sah der Ausbruch des Weltkrieges trifft die Gealterte krank und elend. Mit ihren letzten Kräften folgt sie dem Aufruf der bolschewistischen Partei, unter den Arbeitern gegen den Krieg zu agitieren. Wenn der Zar mobilisiert, müssen wir Arbeiter auch mobilisieren. Ich muss aufstehen.